Der ultimative Ausdruck und das Kondensat des Konsumterrors ist daher der Nullzins. Übertroffen nur noch vom Negativzins, der uns für das Vorsorgen bestraft und für den schnellen Konsum belohnt. Nicht die Marktwirtschaft betreibt also Konsumterror, sondern der Geldsozialismus, die linke Planwirtschaft der Zentralbanken als verlängerter Arm des Staates. Aber was ist mit den gesundheitsschädlichen Konsummitteln wie Zucker, Tabak und Alkohol? Sie wollen uns doch nicht ernsthaft erzählen, dass daran auch der Nullzins schuld sei, höre ich meine Kritiker fragen. Nein, daran ist ausnahmsweise nicht der Nullzins schuld, der Staat aber schon. Der Grund dafür liegt darin, dass wir uns ein staatliches Gesundheitssystem gegeben haben, bei dem es nicht nur leicht, sondern ein Kinderspiel ist, die Folgekosten der eigenen Unvernunft beim Umgang mit gesundheitsschädlichen Konsumprodukten auf Dritte überzuwälzen. Jeder weiß, dass Rauchen, Trinken und übermäßige Kalorienzufuhr in Form von Zucker krank machen. Und jeder weiß, dass er dafür nicht aufkommen muss, die dann später notwendigen Kosten der medizinischen Behandlung, die Folgekosten der eigenen Arbeitsunfähigkeit und die Kosten von Pflege und Reha zu bezahlen. Das tut die anonyme Krankenkasse, also wir alle. Dass unsere Beiträge viel niedriger sein könnten ohne diese Überwälzung, ist den wenigsten bewusst. Die Kassen als staatliche Institutionen wissen das natürlich, aber sie haben kein Interesse daran, es zu problematisieren oder gar zu lösen. Mehr Kranke heißt mehr Krankenkassenbeiträge, mehr Macht, mehr Bürokratie und höheres Einkommen für die Chefs der Megabehörde Krankensystem. In einem privat organisierten Gesundheitswesen wäre das definitiv anders. Dort würde der durch den Wettbewerb aufgebaute Kostendruck dafür sorgen, dass die Kassen bei den Prämien differenzieren, und zwar nach dem Risiko, das jeder Kunde darstellt. Und da ein übergewichtiger, rauchender Trinker nun mal ein höheres Risiko darstellt und das auch statistisch leicht gemessen werden kann, was das kostet, würde sich sehr schnell ein höherer Beitrag für diese selbstverschuldeten Risikogruppen durchsetzen. Der Verweis darauf, dass es auch nicht verschuldete Risikomerkmale gibt, für die der Einzelne nichts kann, und man jeden davor schützen müsse, unverschuldet schlechter gestellt zu werden, ist dem Willen entsprungen, einzelne Lebensrisiken zu vergemeinschaften. Die Erfahrung zeigt, dass dies in unserer Superstaatsbürokratie nicht denen zugutekommt, die es am nötigsten haben, sondern denen, die am lautesten schreien. Wir sehen also, auch wenn die Marktwirtschaft nicht jede unvernünftige Entscheidung jedes Einzelnen verhindern kann, das soll sie gar nicht, denn dann sind wir nicht mehr frei, so ist sie das bei weitem bessere System, um falsche Anreize dafür zu verhindern. Vielmehr verhält es sich so, dass Staatsbürokratie und Geldsozialismus die wahren Treiber des Konsumterrors sind. Und dabei haben wir an dieser Stelle noch nicht einmal die gewaltigen Ströme an Geld erwähnt, die durch staatliche Lenkung von den Investitionen in den Konsum gesteuert werden. Der Herr des Konsumterrors ist also eindeutig der staatliche Leviathan, nicht die Freiheit des Individuums, die ihren Ausdruck in der Marktwirtschaft findet.